Laut News 1 von Südkorea führen die US-Aggressionstruppen und die südkoreanische Luftwaffe ab 14. April im südkoreanischen Luftraum die groß angelegte gemeinsame Luftkampfübung Max Sander durch. Dabei wurden über 100 Flugzeuge wie Kampf- und Transportflugzeuge und Abacus aus dem 7. Luftwaffenkommando, der Marine und der Marineinfanterie der USA und dem südkoreanischen Luftoperationskommando eingesetzt. Dieses Kriegsmanöver, das den Präzisionsschlag gegen die TVRK zum Ziel hat, findet bis zum 28. April statt.